Come to me.

Hallo, wir sind's, Nadine Rüffer und Andreas Kramer aus dem Radio Kiepenkerl Morgenteam. Wir suchen Ihre Verhörsongs. Also zum Beispiel englische Songs, bei denen Sie mitten im Lied glauben, plötzlich einen deutschen Text oder ein deutsches Wort zu verstehen. Carina, um welchen Verhörer geht's denn? Es geht um den Song von Rihanna, den Song Diamond. Ja, ich bin halt Lehrerin und war mit meinen Schülern in Berlin. Und die haben dann immer lautstark mitgeschallert und sind nicht ganz des Englischen auch mächtig und haben halt immer gesungen, Mondschein in Berlin. Mondschein in Berlin. Mondschein in Berlin. Ja. Mondschein in Berlin. Ich höre auch nichts anderes mehr an dieser Stelle. Das ist das ja der typische Effekt bei den Verhörsongs. Wenn man es einmal drin hat im Kopf, dann geht es nicht mehr raus. Ganz genau. Ja, und das ist manchmal ganz schön witzig. Ja, schicken Sie uns Ihren Vorschlag für die Verhörsongs jeden Morgen in der Radio Kiepenkerl Morgenshow ab 6 Uhr. Schreiben Sie uns über unsere Homepage. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. Autoteile sind unser Ding, da stecken wir so richtig drin. Egal, was du in der Garage hast, wir finden das, was zu dir passt. Badewanne und Schneewittchen sagt, wir sind in allen Marken stark. Erdbeerkörbchen, Babybands, damit du fährst und auch gut bremst. 1, 2, 3, Autoteile. Wir verstehen Autoteile. Linnertstraße 11 in Dülmen. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Präsentiert von 123 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 123 Autoteile. In Dülmen, Lennartstraße 11. Won't you stay and just dance till the sun goes down? When

Fans, sie fährt ja immer noch. Dort singen sie Radine Dumm. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh. Er wird dir anschauen und du weißt warum. Die Lebenslust bringt dich um. Alles klar, Herr Kommissar. Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen sie ab die Wand. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Der Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kinderlied. Radine Dumm. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Back in 1994, come on. Second 90.